Okay, guten Tag. Mein Name ist Toprak. Ich bin zuständiger Assistenzarzt. Ich würde mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Sind Sie damit Ja, sehr gut. einverstanden? Natürlich, gerne, bitteschön. Bevor ich zu Ihren aktuellen Beschwerden komme, muss ich noch ein paar Fragen zu Ihren persönlichen Daten stellen. Ja. Falls etwas unklar ist, bitte unterbrechen Sie mich. Wie heißen Sie denn? Mein Name ist Thomas Schneider. Können Sie Ihren Namen und Nachnamen langsam und deutlich buchstabieren? Mein Nachname ist S wie Siegfried, C wie Cäsar, H wie Heinrich, N wie Nordpol, E wie Emil, I wie Ida, D wie Dora, E wie Emil, R wie Richard. Und mein Vorname, T wie Theodor, H wie Heinrich, O wie Otto, M wie Maus, A wie Anton, S wie Siegfried. Darf ich Sie Herr Schneider ansprechen? Schneider, Schneider. Schneider. Okay, Schneider. Okay. Okay, Herr Schneider, wie alt sind Sie? Ich bin 58 Jahre alt. 58. Okay. Wann sind Sie genau geboren? 1968. 1900. Wie groß sind Sie? Ich bin 1,75 Meter groß. Wie schwer sind Sie? Ich bin jetzt ungefähr 70 Kilogramm. 70. Sie haben Ihre Monat und Datum nicht gesagt. Könnten Sie Ihre Geburtsdatum mit Monat und Ja, Tag? das ist der 14. März. 14. März. Okay. Okay, was kann ich für Sie tun? Was führt Sie uns? Also ich komme heute zu Ihnen, weil ich seit 3 Monaten immer mehr Bauchschmerzen habe im Oberbauch. Und ich habe leider schon 7 Kilo Gewicht verloren. Ich bin auch sehr müde und habe wenig Appetit. In welchem Zeitraum haben Sie dieses Gewicht verloren? Seit 3 Monaten ungefähr. 3 Monate. Ich habe früher 77 Kilogramm gewogen. Ich wiege jetzt nur noch 70 Kilogramm. Okay. Ist die Beschwerden plötzlich angefangen? Ja, schleichend, schleichend. Schleichend. Und hat die Beschwerden langsam schlimmer geworden? Ja, es ist jetzt schlimmer geworden, ja. Könnten Sie Ihre Schmerzen genau beschreiben? Wie ist Ihre Schmerzen? Also ich habe stechende Schmerzen im Bauch, Oberbauch. Ich habe ein Druckgefühl. Druckgefühl. Genau. Und ich bin auch sehr schnell satt. Sehr schnell Satz. Wie stark ist Ihre Schmerzen auf einer Schmerzenskala von 1 bis 10? 10 ist unerträglich ist. Ungefähr 5 bis 6. 5 bis 6. Die Schmerzen liegt Oberbauch Mitte Ja, Seite oder mittig, Rektor mittig. Mitte Strahlt die Schmerzen irgendwohin aus? Nein. In den Rücken oder irgendwas? Nein, ja. Haben Sie besondere Abneigung gegen Essen? Ich meinte Fett oder Fleisch? Aktuell nicht, nein. Nach dem Fettessen oder steigst Ihre Schmerzen nicht? Nein. Natürlich nicht. Okay. Ist Ihnen Farbeänderung Augen aufgefallen? Na, ein bisschen blasser geworden, glaube ich. Die wirken etwas blasser. Sie sind blasser. Aber Augenfarbe, ich meinte Augenfarbe auch. Augenfarbe auch etwas blasser. Blass. Keine gelbliche Änderung, ja? Nein, nein. Fühlen Sie sich Müdigkeit beim Belastungen und Ruhe, in Ruhe? Generell, generell. Generell. Generelle Müdigkeit habe ich ja. Ist Müdigkeit dieses verschlimmert geworden? Ja, klar. Ich habe früher Sport gemacht. Ich kann aktuell keinen Sport mehr machen, weil ich sehr schnell müde bin. Sind Sie müde auch seit 3 Monaten, ja? Ja, seit 3 Monaten nicht, aber so seit 3 Wochen, 3,5 Wochen ungefähr. Nein, 3 Wochen. Okay. Haben Sie Schlafstörung? Nein, ich kann gut schlafen. Leiden Sie Herzrasen, Herzstolpern? Habe ich nicht bemerkt. Haben Sie Atemnot? Wenn ich mich belaste, ja. Wenn ich Treppen steige und sowas, dann habe ich manchmal, oder wenn ich Sport machen möchte, habe ich schnell Luftnot, aber auch Herzrasen, aber auch Müdigkeit sofort. Okay, wie viele Treppen könnten Sie beschwerdenfrei steigen, einsteigen? Wie viele Treppen? Ja, wie viele Treppen könnten Sie Habe ich nicht gezählt. beschwerdenfrei nicht kennen? Treppen habe ich nicht gezählt. Aber Sie haben Meinen Sie sich. Stockwerke? Aha. Ja, ich meinte Stockwerte. Ach so, okay. Ja, das habe ich schon, 3, 4 Stück. 4 Stück habe ich schon, ja. Ist Ihnen geschwollenes Bein aufgefallen? Mit was? Ist Ihnen geschwollenes Bein aufgefallen? Nein, ich habe keine Störungsbahn. Ist Ihnen ein Hautausschlag aufgefallen? Habe ich nicht bemerkt, nein. Ist bei Ihnen Vorerkrankungen oder bekannt? Ich habe keine Vorerkrankung. Ich bin eigentlich sehr gesund und sehr sportlich. Würden Sie einmal operiert? Meine Mandeln sind als Kind rausgenommen worden. Mandel, Richtig. Mandel, ja. Als Kind. Nehmen Sie regelmäßig Medikamente ein? Nein. Rauchen Sie, Nein. Herr Schneider? Nein. Nehmen Sie Alkohol zu sich, Herr Schneider? Gar nicht. Gar nicht. Gar nicht. Nehmen Sie diese Frage nicht persönlich. Das ist eine routinische Frage. Haben Sie Kontakt mit Drogen? Nein. Nein, okay. Ist Ihnen Allergie oder Unverträglichkeit bekannt? Bisher habe ich nie Probleme gehabt. Okay. Okay. Ich würde auch fragen, haben Sie Probleme beim Wasserlassen? Nein. Ist Ihnen aufgeblähter Bauch mehr aufgefallen? Oder voll aufgebläht? Ja, ab und zu habe ich das ja, aber nicht so oft. Ab und zu. Treten diese Aufblähungen nach dem Essen oder bevor dem Essen? Habe ich nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Aber Sie leiden unter Aufblähung, ja? Ja, manchmal, nicht immer, manchmal, selten. Manchmal. Wie ist Ihre Essgewöhnlichkeit? Sind Sie vegetarisch? Nein, ich esse alles. Sie essen alles. Haben Sie Übelkeit? Manchmal, nicht immer, manchmal. Ab wenn ich diese Völlegefühle habe, habe ich auch manchmal Übelkeit, aber das ist nicht so oft. Hängen Sie mit die auch Essen zusammen oder nicht? Weiß ich nicht, habe ich nicht drauf geachtet. Haben Sie erbrochen einmal? Okay. Ich würde gerne wissen, wie ist Ihre Eltern Gesundheitszustand? Meine Eltern? Ja, Ihr Vater und Mutter. Ja, mein Vater ist verstorben. Woran ist? Der ist mit 65 Jahren verstorben. Woran Sie? Der hat einen Darmkrebs gehabt. Darmkrebs. Meine Mutter lebt noch. Meine Mutter ist im Altenheim. Die ist demenzkrank. Demenzkrank. Ja. Okay. Haben Sie Geschwister? Ich habe eine Schwester. Wie ist Ihr Gesundheitszustand? Wie ist sie? Gut, die hat ein bisschen Blutdruck, bisschen Zucker, aber sonst geht sie eigentlich ganz gut. Sind Sie verheiratet? Ich bin verheiratet, ja. Haben Sie Kind? Nein. Sie wohnen mit Ihrer Frau, ja? Meiner Frau schon. Sie haben kein Kind. Ich habe kein Kind. Ja. Was machen Sie beruflich? Ich bin Architekt. Architekt. Waren Sie in letzten 6 Monaten im Ausland? Ja, ich bin regelmäßig im Ausland. Wann waren Sie und Ich war jetzt wo? vor zwei Monaten war ich in Frankreich. Frankreich? Frankreich. Und außer EU, außer europäischen Ländern waren Sie? Ich war noch in den Arabischen Emiraten, war ich noch vor 6 Monaten ungefähr. In Irak vor 6 Monaten, ja? Nein, Arabische Emirate, Dubai, Arabisch, Abu ja. Dhabi. Ja, Abu Dhabi, Entschuldigung. Wann waren Sie da? Vor 6 Monaten. Vor 6 Monaten. Sind Sie vollständig geimpft? Ich denke ja. Wie können Sie die Schmerzen? Die Schmerzen liegt fast gleich Magengruppe. Im Oberbauch. Bitte? Im Oberbauch. Im Oberbauch, okay. Haben Sie auch die Sodbrennen? Nein. Ist Ihre Frau aufgefallen, dass ihr Gesicht ist blass geworden? Ja. Ganz seit wann? Auch so seit 3, 4 Wochen ungefähr. 3, 4 Wochen. Könnten Sie diese Schmerzen gluteförmig sagen oder nicht? Nein. Nein. Okay. Okay, meinerseits habe ich alle wichtigen Fragen gestellt. Möchten Sie etwas hinzufügen? Nein. Okay. Aber nichts dazu zu fügen, falls Sie keine Fragen haben. Ich habe keine. Meinerseits. Okay. Sonst Fragen? Habe eine Frage. Mhm. Haben Sie bemerkt, ob Ihre Stuhlfarbe verändert? Ja, die ist manchmal sehr dunkel. Manchmal ist es sehr dunkel, schon fast schwarz, muss man sagen. Seit wann Es haben Sie ist manchmal, bemerkt? nicht immer, auch seit Immer. ungefähr einem Monat. Haben Sie manchmal Verstopfung, manchmal Durchfall oder ein bisschen Weichstuhl? Ja, der Stuhlgang ist eigentlich normal, manchmal etwas weicher als sonst. Und wie gesagt, manchmal ist es so schwarz. Okay, vielen Dank. Dafür Ja. haben Sie Probleme, haben Sie volle Gefühl oder Blasengel? Ja, habe ich ja gesagt, ich habe manchmal volle Gefühle, ja. Haben Sie Probleme, Gas abzugeben? Nein. Haben Sie Wie bitte? Bluterbrechen? Nein, haben wir schon gefragt alles. Okay. Ja? Danke. Bitte. Gibt es etwas, was diese Beschwerden verstärkt oder vermindert oder lindert? Alles wenig aufgefallen. Okay. Ja. Ist Ihr Stuhl wie Tierstuhl? Ja, manchmal ja. Danke schon. Sonst Fragen? Ansonsten können wir gerne Arzt-Arzt-Gespräch beginnen. Herr Toprak, sind Sie bereit? Ja, okay. Dann legen wir los. Hallo. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Hatten Sie kurze Zeit? Ich möchte eine Patient vorstellen. Bitte schön. Herr Thomas Schneider, 58 jährige Patientin, Patient oder Patientin? Entschuldigung, Patient. 1,50 Meter groß, 70 Kilogramm. Mit der 50 oder mit der 70? 70, Entschuldigung, 70. Ja, Entschuldigung, 70 geschrieben. 70. Er stellte sich mit 3 Monaten Oberbauchschmerzen vor. Er gab an Müdigkeit seit 3 Wochen. Begleitend Übelkeit und leichte Atemnot, leichte Dyspnoe. Auch die Adynämie auch. Die Schmerzen seien stechend und die Schmerzen legen auf eine Schmerzenskala 5 und 6 von 10. Nur stechend oder auch drückend? Stechend und drückend. Stechend und drückend, beides. Er berichtet auch Melena. Laut ihre Frau hat er Deiner Frau. Deiner Frau. seine Frau, Entschuldigung, laut seiner Frau hat er blassige Gesicht. Sie leiden und Entschuldigung. Vorerkrankungen, alles war normal, ist alles unauffällig, Medikamenten auffällig, Noxon ist unauffällig, Allergie und Verträglichkeit unauffällig. Vater ist an 75 im Alter, Vater ist im Alter von 75 an Kolonkarzinom verstorben. Mutter hat ein Demenz, wohnt in Altenheim. Sie leiden an arterieller Hypertonie und sogar Diabetes. Diabetes. Er ist Architekt, er ist verheiratet, er hat kein Kind. Er reist regelmäßig im letzten 6 Monate im Ausland. Er macht Sport regelmäßig. Okay. Aufgrund der anamnestischen Angabe und Geschilderten Beschwerden habe ich Verdacht der Magengeschwür und Mageneinblutung. Und aus diesem Grund hat er eine Anämie. Die Anämie erklärt dieses meist ein Symptome, die Müdigkeiten oder Atemnoten. Auch den Gewichtsverlust, oder? Gewichtsverlust, eigentlich, ich habe keine Hinweis, er hat einen Magenkrebs, ja, kann sein. Magenkrebs, Magenkrebs. Eigentlich, Anfang dachte ich, eine Pankreaskarzinom, aber keine sikleris Augen, siklerische Situation. Aber am ehesten würde ich sagen, die Magenkarzinoma begleitend mit Magenblutung. Genau. Das ist eine gute Arbeitsdiagnose. Er Ja. hat Teerstuhl. Er hat seit 3 Monaten zunehmende Oberbauchbeschwerden mit epigastrischem Druckgefühl. Er hat Sättigungsgefühl. Er hat 7 Kilo Gewicht verloren. Das ist viel in 3 Monaten. Er hat ab und zu Teerstuhl, Müdigkeit und auch diese Adynamie, die Sie gerade gesagt haben. Ne? Er hat ein blasses Hautkolorit. Das heißt, er hat wahrscheinlich schon viel Blut verloren. Das passt alles zu einem, mindestens zu einem Ulkus, wenn nicht sogar zu einem Magenkarzinom. Ne? Aber welche ist mehr Option? Magenkarzinom oder Zuerst kann man erstmal sagen, es ist nur eine Magenblutung im Rahmen eines Ulkus wahrscheinlich. Ulkus Das Karzinom wird erst dann zur Diagnose, wenn man Biopsien gestellt hat oder eine makroskopische Diagnostik oder eine Diagnose stellen kann. Ja, genau. Mittels Ösophagoduodeskopie, ne? Ja, genau. Genau. Was machen Sie für Untersuchungen aktuell in der Ambulanz? Aktuelle Ambulanz, die muss man die körperlich untersuchen. Durukschmerzen, epigastrische Durukschmerzen oder Loslastschmerzen muss man beachten. Natürlich die digitale Rektalexamination ist auch sehr wichtig. Digitale Rektalexamination. Was noch? Was noch? Großblutbild und auch die Eisen und Ferritin-Parameter, Vitamin B12-Parameter, Folsäure und zusätzlich natürlich die Abdomen-Ultraschall. Ultraschall ist wichtig. Genau, sehr gut. Dann ich würde sagen, natürlich die Labor Nierenparameter oder Leberparameter, Das ist selbstverständlich. Gerinnungsparameter, Ja. vielleicht eine spontane Einblutung verursacht das. Genau. Wir können nicht genau sagen. Ja, am besten ich würde sagen so. Machen Sie auch die Magenspiegelung natürlich, ne? Natürlich. Genau. Dies mehr erklären, müssen die natürlich Magenspiegelung durchführen. Genau, ganz genau. Ne, also man kann sagen, Differentialdiagnose, es ist auf jeden Fall ein Verdacht auf eine Magenblutung, also eine obere gastrointestinale Blutung. Das ist die Diagnose mit im Rahmen eines Ulkus, DD, differenzialdiagnostisch, Magenkarzinom. Ne? Und es kann natürlich auch ein Lymphom sein, es kann auch eine Gastritis sein. Ne? Das würde aber nicht diesen Gewichtsverlust erklären. Und das sind so die Diagnosen, die man bei diesen Patienten stellen kann. Ein Magen-Pankreaskarzinom ist unwahrscheinlich. Eine Cholezystolithiasis oder Cholelithiasis ist auch unwahrscheinlich. Es kann natürlich auch ein Kolonkarzinom sein, aber ein Kolonkarzinom macht selten Teerstuhl. Ne? Und daher würden wir sagen, das ist eine Verdacht auf eine obere gastrointestinale Blutung mit Verdacht auf Ulkus, Ventriculi, Querstrich, Magen. Karzinom sein könnte. Ne? Ja, genau. Gibt es Fragen sonst? Darf eine Frage stellen? Ja. Epigastrium zu beschreiben, kann man fragen, die Magengruppe oder nicht, zu Patienten? Magengrube kennt vielleicht keiner so richtig. Ne? Also das kann man fragen, aber vielleicht kennt er das nicht, dann sagt er einfach nur, ich habe Oberbauchschmerzen. Okay. Sonst Fragen. Herr Toprak, Sie haben manchmal Probleme mit den Zahlen. Sie müssen aufpassen, ne? Ja, genau, ich weiß. 1,50 Meter, 65 Jahre, nicht Ja, 75 Jahre. eigentlich, ich habe normal, Das kann richtig. manchmal wichtig sein, ne? Ja, genau. Wenn Sie statt Kreatinin, der Kreatinin 1, die 2 sagen oder 3 sagen, kann Ja. manchmal ein Problem sein. Oder bei den Leberwerten, wenn Sie die sagen, ne? Wir Ja. müssen die Zahlen richtig gut können. Genau. Sie haben vollkommen recht. Danke. Wie Sie auch. Sie haben vollkommen Ja. Gut, gibt es Fragen, sonst irgendwelche Fragen, die wir beantworten können? Haben wir etwas falsch gemacht? Was können wir verbessern? Keine Fragen. Jeder weiß alles, jeder kann alles. Sehr gut. Perfekt. Gut, dann wünsche ich einen schönen Sonntag. schönen Sonntag.